Der Schriftführer interessierte ihn übrigens sehr stark. Er hätte gern aus seinem Gesicht etwas erraten und ihn durchschaut. Er war ein sehr junger Mann von etwa 22 Jahren, mit einem beweglichen Gesicht von dunkler Farbe, die ihn älter erscheinen ließ. Er war nach der Mode und stutzerhaft gekleidet, hatte einen Scheitel am Hinterkopf, war frisiert und pomadisiert und trug eine Menge Ringe an den weißen, peinlich sauberen Händen und eine goldene Kette auf der Weste. Mit einem anwesenden Ausländer wechselte er ein paar Worte Französisch und sogar in ziemlich gutem Französisch. »Luisa Iwanowna, setzen Sie sich doch«, sagte er flüchtig zu der aufgeputzten, purpurroten Dame, die die ganze Zeit dastand, als wage sie nicht, sich hinzusetzen, obwohl ein Stuhl neben ihr stand. »Ich danke«, sagte sie auf Deutsch und setzte sich seiderauschend auf den Stuhl. Ihr hellblaues, mit weißen Spitzen besetztes Kleid umgab gleich einem Luftballon ihren Stuhl und nahm beinahe das halbe Zimmer ein. Ein Duft von Parfüm verbreitete sich. Aber der Dame schien es peinlich zu sein, dass sie das halbe Zimmer einnahm und dass sie so stark nach Parfüm duftete, obgleich sie halb ängstlich, halb frech, jedoch voll deutlicher Unruhe lächelte. Die Dame in Trauer war endlich fertig und erhob sich von ihrem Platz. Plötzlich trat mit einigem Geräusch, sehr forsch und bei jedem Schritt eigentümlich die Schultern zuckend, ein Offizier ein, warf die mit der Kokarde versehene Mütze auf den Tisch und setzte sich in den Sessel. Bei seinem Anblick sprang die geputzte Dame von ihrem Platz auf und begann mit besonderem Entzücken zu knixen. Der Offizier aber schenkte ihr nicht die geringste Beachtung und sie wagte nicht mehr, sich in seiner Gegenwart hinzusetzen. Es war der Vertreter des Revierinspektors mit einem horizontal nach beiden Seiten abstehenden rötlichen Schnurrbart und unbedeutenden Gesichtszügen, die außer einer gewissen Frechheit nichts ausdrückten. Er blickte von der Seite und unmutig auf Raskolnikow. Dessen Anzug war zwar schlecht, dennoch entsprach seine Haltung nicht der Ärmlichkeit seiner Kleidung. Raskolnikow sah ihm unvorsichtigerweise zu offen und zu lange ins Gesicht, so dass jener sich sogar beleidigt fühlte. »Was willst du?« fuhr er ihn an. Wahrscheinlich entrüstet darüber, dass solch ein zerlumpter Mensch nicht daran dachte, sich vor seinem blitzeschleudernden Blick zu verziehen. »Man hat mich herbestellt. Laut Vorladung«, antwortete Raskolnikow herablassend. »Es handelt sich um eine Geldforderung an ihn. Er ist Student«, beeilte sich der Schriftführer zu bemerken, indem er von seiner Arbeit aufschaute. »Da ist es«, und er schob Raskolnikow ein Schriftstück zu und zeigte ihm die Stelle. »Lesen Sie es durch«,